It Didn't Work Out war das von Michael Chapman. Zu finden ist dieser Song in der CD, in der 5-CD-Box, die vor kurzem in Retrospektive vom englischen Harvest-Label erschienen ist. Diese Klänge führen uns zurück ins Jahr 1969 nach London, wo die Szene bevölkert ist von langhaarigen Gestalten. Rockkonzerte werden zu psychedelischen Happenings und es gibt Begriffe wie Antipop. Bei den großen Plattenfirmen erkennt man die Zeichen der Zeit. Rock ist keine Nischenmusik mehr, sondern der Soundtrack einer neuen Generation.